Aus Anlass der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK veröffentlichte jüngst die italienische Organisation für Freundschaft mit der TVRK und ihre Unterstützung eine Erklärung und das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pektusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung.